daß unsere beiden Hochzeiten zu einer und derselben glücklichen Stunde gefeiert werden könnten.« Damit verließ der Herr Dapsul von Zabelthau, indem er der Tochter noch einen bedeutenden Blick zugeworfen, pathetisch das Zimmer. Dem Fräulein Ännchen fiel es schwer aufs Herz, als sie sich erinnerte, daß ihr wirklich vor langer Zeit, da sie noch ein Kind, ein kleiner Goldreif vom Finger weg abhanden gekommen, auf unbegreifliche Weise. Nun war es ihr gewiß, daß der kleine, abscheuliche Hexenmeister sie wirklich in sein Garn verlockt, so daß sie kaum mehr entrinnen könne, und darüber geriet sie in die alleräußerste Betrübnis. Sie mußte ihrem gepreßten Herzen Luft machen, und das geschah mittels eines Gänsekiels, den sie ergriff und flugs an den Herrn Amandus von Nebelstern schrieb in folgender Weise: »Mein herzliebster Amandus, es ist alles rein aus. Ich bin die unglücklichste Person auf der ganzen Erde und schluchze und heule vor lauter Betrübnis so sehr, dass das liebe Vieh sogar Mitleid und Erbarmen mit mir hat. Vielmehr wirst du davon gerührt werden. Eigentlich geht das Unglück auch dich ebenso gut an wie mich, und du wirst dich ebenso betrüben müssen. Du weißt doch, dass wir uns so herzlich lieben, als nur irgendein Liebespaar sich lieben kann, und dass ich deine Braut bin, und dass uns der Papa zur Kirche geleiten wollte. Nun, da kommt plötzlich ein kleiner, garstiger, gelber Mann mit einer achtspännigen Kutsche, von vielen Herren und Dienern begleitet, ebenso angezogen, und behauptet, ich hätte mit ihm Ringe gewechselt und wir wären Braut und Bräutigam. Und denke einmal, wie schrecklich! Der Papa sagt auch, dass ich den kleinen Unhold heiraten müsse, weil er aus einer sehr vornehmen Familie sei. Das mag sein, nach dem Gefolge zu urteilen und den glänzenden Kleidern, die sie tragen, aber einen solchen gräulichen Namen hat der Mensch, dass ich schon deshalb niemals seine Frau werden mag. Ich kann die unchristlichen Wörter, aus denen der Name besteht, gar nicht einmal nachsprechen. Übrigens heißt er aber auch Corduanspitz, und das ist eben der Familienname. Schreib mir doch, ob die Corduanspitze wirklich so erlaucht und vornehm sind. Man wird das wohl in der Stadt wissen. Ich kann gar nicht begreifen, was dem Papa einfällt in seinen alten Tagen. Er will auch noch heiraten, und der hässliche Corduanspitz soll ihn verkuppeln an eine Frau, die in den Lüften schwebt. Gott schütze uns! Die Großmagd zuckt die Achseln und meint, von solchen gnädigen Frauen, die in der Luft flögen und auf dem Wasser schwemmen, halte sie nicht viel. Sie würde sogleich aus dem Dienst gehen und wünsche meinetwegen, dass die Stiefmama womöglich den Hals brechen möge bei dem ersten Lusttritt zu St. Walpurgis. Das sind schöne Dinge. Aber auf dich steht meine ganze Hoffnung. Ich weiß ja, dass du derjenige bist, der da soll und muss und mich retten wirst aus großer Gefahr. Die Gefahr ist da. Komm, eile. Rette deine bis in den Tod betrübte, aber getreueste Braut Anna von Zabelthau.« Nachschrift: Könntest du den kleinen gelben Corduanspitz nicht herausfordern? Du wirst gewiss gewinnen, denn er ist etwas schwach auf den Beinen. Nachschrift: Ich bitte dich nochmals, ziehe dich nur gleich an und eile zu deiner unglücklichsten, so wie oben aber getreuesten Braut Anna von Zabelthau. Ende von Kapitel 3. Gelesen von Hokuspokus.